Kapitel 4 Adjektive Steigerung und Vergleich Übung 4 Männer Ergänzen Sie mündlich oder schriftlich. Beispiel A Ich habe ein schnelles Auto. Ich habe ein schnelleres Auto. A Ich habe ein schnelles Auto. Ich habe ein schnelleres Auto. B. Ich habe eine teure Uhr. Ich habe eine teurere Uhr. C. Ich habe ein großes Haus. Ich habe ein größeres Haus. D. Ich habe einen intelligenten Sohn. Ich habe einen intelligenteren Sohn.